Man kann Veranstaltungen zu diesem Thema monatelang oder jahrelang im Grunde im Voraus planen, weil leider zu befürchten ist, dass dieses Thema aktuell bleiben wird. Das klingt alles ein bisschen sarkastisch, denn man muss sagen, der Zionismus hatte ja im Grunde das Ziel, dass Israel ein Staat werden möge wie jeder andere. Obwohl natürlich klar ist, und wir wissen das inzwischen, und man konnte das im Grunde auch schon immer wissen, dass es nicht so schnell der Fall sein wird, aber dennoch ist es sozusagen das Ziel des Zionismus. Nun ist es umso befremdlicher, oder es scheint umso befremdlicher, zu diesem Thema heute zu sprechen, wenn wir uns den Nahen oder Mittleren Osten ansehen und die unermessliche Gewalt, die nicht weit von Israel, aber eben nicht in Israel, sondern gerade in Syrien, im Irak und in vielen anderen Regionen stattfindet. Der Nahostkonflikt ist in der Liste, in der internationalen Liste der gewalttätigen Konflikte ungefähr auf Platz 50. Die Lebensumstände oder der Lebensstandard, nicht nur der Israelis, sondern auch der Palästinenser, sogar auch der Palästinenser im Gazastreifen, ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Selbst im Gazastreifen ist der Lebensstandard besser als im benachbarten Ägypten. Sie können das anhand der Statistiken zur Lebenserwartung sehen, die ist höher als in Ägypten, oder die Kindersterblichkeit, die ist geringer als in Ägypten. Dies alles zeigt also, dass der Grund für Veranstaltungen wie die heutige weniger darin bestehen kann, dass der Konflikt objektiv derart bedeutsam ist, sondern eher daran, dass hierzulande und mehr oder weniger weltweit sich an diesem Konflikt die Gemüter nach wie vor erheblich erhitzen. Sie konnten das zum Beispiel vor 2 Wochen wieder sehen oder vor einer Woche. Wenn Sie in den sozialen Medien ein bisschen sich umgeguckt haben, angesichts der ziemlich verheerenden Waldbrände in Israel in den letzten 8 Tagen, die immer dazu geführt haben, dass ungefähr 60.000 Israelis ihre Wohnungen erstmal verlassen mussten, weil auch Städte wie Haifa betroffen waren. Angesichts dieser Waldbrände, die zum Teil auf das trockene Wetter zurückgehen, aber höchstwahrscheinlich auch auf terroristische Brandstiftungen. Angesichts dieser Brände also haben auch deutschsprachige Islamisten zu Tausenden Häme und Spott ausgespuckt auf Facebook und ganz deutlich geschrieben und offen geschrieben, sie hoffen, dass doch möglichst viele Juden durch dieses Feuer verbrannt werden. Das ist also die Realität nach wie vor. Und daraus ergibt sich nun auch die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich werde nun ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen. Dieses Buch hat ein bisschen eine eigenartige Geschichte. Ich habe vor 6, 7 Jahren das niedergeschrieben und dachte nicht, dass es irgendwie besonders interessant wird. Die erste Auflage waren 300 Exemplare, die waren dann nach 4 Wochen verkauft, obwohl ich damals völlig unbekannt war. Seitdem ist es tatsächlich wirklich gut weggegangen und ich versuche nun ein paar Ausschnitte daraus vorzulesen, die vielleicht ein bisschen exemplarisch sind, die vielleicht auch dafür nützlich sind, zu diskutieren. Das Buch umfasst 336 Seiten. Ich werde insgesamt vielleicht 5% davon vorlesen können. Und die ganzen Fußnoten, darauf weise ich noch hin, die werde ich nicht mit vorlesen. Bevor ich den ersten Ausschnitt vorlese, möchte ich kurz ein paar Worte zu dem letzten sogenannten Gaza-Krieg von 2014 sagen. Üblicherweise bei Lesungen lese ich auch zu diesem, 2, 3 oder 4 Seiten, auch zu diesem Konflikt was vor. Darauf werde ich heute verzichten, damit wir nachher ein bisschen mehr Zeit haben. Ich will nur ganz wenige Worte dazu sagen. Ich habe diese militärische Auseinandersetzung von 2014 mit aufgenommen, jetzt in der Neubearbeitung. Habe exemplarisch dargestellt, wie die Hamas zivile Gebiete genutzt hat, um ihren Krieg zu führen. Und ich möchte Ihnen da ein Bild zeigen. Ich habe nur ein einziges Bild heute und dafür hat sich ein Beamer nicht gelohnt. Ich bin nicht sicher, ob Sie das sehen können. Ich beschreibe also dieses Bild. Das ist ein Bild aus 2014 aus Gaza City. Sie sehen zentral einen Raketenwerfer der Hamas. Dieser Raketenwerfer ist auf Israel gerichtet. Der war im Einsatz. Der bedroht unmittelbar israelisches Leben. Und Sie sehen direkt nebenan drei Kinder, die dort spielen. Jetzt können Sie sich in die Situation eines israelischen Abwehr- oder Piloten zum Beispiel reinversetzen, der diesen Raketenwerfer sieht, der auch erkennt, dass davon abgeschossen wird und der aber natürlich weiß, wenn er dieses Ding zerstört, ist Leben bedroht. Diese Abschussbasis wurde von Israel nicht zerstört, sonst gäbe es das Toto auch nicht. Aber die Zwickmühle, in die Hamas die Israelis bringt, zeigt sich vielleicht daran. Ich habe also in dem Buch gezeigt, die Hamas begeht ein doppeltes Kriegsverbrechen. Sie schießt gezielt auf israelische Zivilisten und sie versteckt sich hinter ihren eigenen Zivilisten. Und der weitere Punkt ist, dass das Ziel in der militärischen Auseinandersetzung der Hamas natürlich, und das ist auch offen gesagt, die Zerstörung Israels war. Und was ich nun dazu sage, zu dieser militärischen Auseinandersetzung, ist, dass ich denke, man kann diese sogenannte Operation Protective Edge von Israel als eine Art antifaschistischen Verteidigungskrieg sehen. Nun werde ich ein paar weitere Dinge vorstellen. Zunächst ein bisschen was Theoretisches über den Antisemitismus. Das ist aus dem Kapitel Das Gerücht über die Juden. Wer und was ein Jude eigentlich ist, darüber wird zwar seit jeher gestritten, eines aber wissen die Antisemiten gewiss. Juden haben sich nicht den Mehrheitsreligionen Christentum und Islam angeschlossen. Trotz aggressiver Mission haben sie sich der Masse verweigert. Ausgehend von diesem Status als religiöse Minderheit verkörpern die Juden in den Augen ihrer Feinde und über die Religionsfrage hinausgehend dadurch auch die grundsätzliche Idee von intellektuellem Ungehorsam und persönlicher Selbstbehauptung. Denn religiöse Dissidenz ist wohl mehr als jede andere exemplarisch und musterbildend. Daher können ohne weiteres auch autoritär strukturierte Ungläubige antisemitisch denken. Ein paar Absätze zum islamischen Antisemitismus lasse ich jetzt gerade weg. Die den Juden und vergleichbaren Opfern nachgesagte Lust zu leben ist nun nicht nur den christlichen, sondern auch den muslimischen und allen anderen Dunkelbirnen ein erheblicher Gräuel. So wie der durch und durch christliche, faschistische General Milan Astray die Worte Viva la Muerte prägte, es lebe der Tod, so beschrieb auch der Gründer der Muslimbruderschaft Hassan al-Banna in seinem 1938 erschienenen Werk Die Todesindustrie, was nach seiner Lehre des Teufels ist. Zitat: Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Zitat Ende. Infolgedessen hinterlassen muslimisch motivierte Selbstmordattentäter regelmäßig die auch an Europäer und Amerikaner gerichtete Botschaft: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Der Antisemitismus ist zunächst eine besondere Form des Obskurantismus. Er speist sich immer auch aus dem spezifischen Hass auf diesseits orientierte Dissidenten, Ketzer, Hexen, Juden. Diese erinnern die Obskurantisten daran, dass sie selbst ursprünglich keineswegs als farb- und gesichtslose Mitläufer dem Herdentrieb folgen wollten, dass sie einst Lust und Erfüllung anstrebten, statt Reihenhaus, Ökumief und Doppelkinn, dass ihre Sehnsüchte und ihre Neugier auf ein selbstbestimmtes Leben dem Elend des allabendlichen Fernsehprogramms gewichen sind. So spucken sie also anderen gerne in die Suppe, weil sie ihre eigene haben anbrennen lassen. Der aggressive Wunsch der grauen Mäuse, diese Störenfriede der eigenen Friedhofsruhe loszuwerden, verdichtet sich im Verlangen nach Elimination. Es handelt sich dabei um den unbewussten Vorgang der Projektion im Sinne der Psychoanalyse. Antisemiten sind daher in der Regel nicht dazu fähig, über ihre Empfindungen zu reflektieren. Beim Antisemitismus handelt es sich also um nicht weniger als um eine Massenpsychose. Allfälliger Skrupel hierbei entledigt man sich gerne, indem man sein eigenes Gewissen einem paternalistisch strukturierten Kollektiv oder dessen Führer überantwortet. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Diese blinde Loyalität führt zur absoluten Identität des Einzelnen mit der Gemeinschaft, der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft etwa oder der muslimischen Umma. Der Antisemit ist geprägt von der Angst vor der Freiheit und der mit der Freiheit stets verbundenen Unsicherheit und Notwendigkeit der intellektuellen Anstrengungen. Seine Angst vor dem Verlust der Nestwärme der eigenen Gruppe steht über seinem Interesse, seine persönliche Glücksbilanz zu verbessern. Diese Delegation jeder Entscheidung an eine Autorität oder ein Kollektiv führt jedoch zur intellektuellen Verwahrlosung und Verrohung. Denn erst diese Masse geht, wie es Sigmund Freud formulierte, sofort zum Äußersten, der unausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewissheit. Ein Keim von Antipathie wird zum wilden Hass. Zitat Ende. Da die Juden dieser Gemeinschaft nicht angehören, werden sie als kosmopolitisch und rastlos, als entwurzelt, heimatlos und individualistisch gehasst und zugleich heimlich beneidet. Die Juden werden als vermeintlich religiöses oder Israel als nationales Gegenkollektiv wahrgenommen und missgünstig gehasst, denn sie werden als gleichschaltungsresistent imaginiert. Sie erinnern den Antisemiten unbewusst an seine eigene armselige Existenz in seiner freiwilligen Unterwerfung unter seine eigene Gemeinschaft. Ich lese vielleicht noch kurz zwei Absätze, dann ist nämlich dieser Abschnitt zu Ende und dann können Sie vielleicht, wenn Sie wollen, dann sage ich noch kurz was dazu, dann können Sie gerne. Ja? Der Hassschwerpunkt aller Antisemiten ist gegen die Idee der Emanzipation des Individuums von den Zwängen der Natur und vor allem der Gesellschaft gerichtet. Judenfeinde sind stets Feinde der individuellen Freiheit, des Geistes und all der schönen Dinge, die dazugehören. Die moderne Zivilisation und Kosmopolitismus, Weltzugewandtheit und Ausgelassenheit, Intellektualität, Vernunft und Zweifel, Müßiggang und Lust, Fantasie und Introspektion. Nicht das Subjekt mit all seinen Bedürfnissen steht im Vordergrund, sondern die gleichsam naturwüchsige Gemeinschaft. Das zeigt sich auch an den gängigen antizionistischen Parolen. Es ist eher selten die Rede von der Freiheit für die Palästinenser. Weitaus häufiger wird die Freiheit für das palästinensische Volk gefordert. Zersetzend, so heißt es, wirken die Juden, aber auch die Volksfeinde, die Schwulen, die Intellektuellen, im Grunde alle, die im Verdacht stehen, das eigene Glück zum Handlungsmaßstab zu machen und nicht die Geh- oder Verbote der Volksgemeinschaft, der Umma oder eines sonstigen Kollektivs. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Wer sich dem Kollektiv nicht unterwirft, wer schon durch seine Existenz beweist, dass man sich sozialem Druck nicht beugen muss, der gilt den zur Reflexion unfähigen Kleingeistern als Agent einer übermächtig imaginierten Institution, als Verräter oder als fremdgesteuerter Spion. die eigene, unabhängig von irgendwelchen Massen und Mehrheiten angeeignete Erkenntnis wird also als fremdbestimmt denunziert und die Ressentiments und niedrigsten Instinkte aus dem Bodensatz der Gesellschaft werden als ureigenste Identität gefeiert. Kurz, das eigene gilt als fremd, das Fremde gilt als eigenes. Soweit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu theoretisch und ich bin nicht sicher, ob Sie damit jetzt wirklich viel anfangen können. Wenn man es im Kontext liest, ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Was ich aber gerne hätte, dass das hängen bleibt, ist die Idee, dass wer sozusagen nonkonformistisch ist, dem wird sofort unterstellt, er kann das nicht selber geleistet haben, da muss irgendwas Höheres dahinter stecken. Und Sie sehen das an ganz vielen Beispielen. Sie kennen vielleicht Taslima Nasrin, das ist im Grunde das weibliche Gegenstück zu Salman Rushdie, eine Schriftstellerin aus Bangladesch, die sich auch vom Islam abgewendet hat und für Frauenrechte sich einsetzt und so weiter. Die hat dann auch, über sie wurde auch eine Fatwa verhängt und sie wurde mit dem Tod bedroht. Und über die sagen die Islamisten, sie sei eine jüdische Spionin, weil sie eben Islamkritik betreibt. Die Muslimbruderschaft, auch das passt dazu, hat jungen Ägyptern, die jetzt in den letzten Jahren sich der westlichen Musik zugewandt haben und Punk oder Rock oder Metal oder so Dinge hören, denen unterstellt, ihr Kulturgeschmack würde daher rühren, dass sie Teil einer zionistischen Verschwörung seien. Schon unter Stalin, schon im Sozialismus unter Stalin, wurde die Opposition sehr, sehr gerne als Agenten des Imperialismus oder auch als Agenten des Zionismus denunziert. Vielleicht kennt der ein oder andere aus dem Publikum das auch, wenn man gerade innerhalb der politischen Linken die Frage, wie man zu Israel steht, eigenständig durchdenkt und sich sozusagen von der Traditionslinken, die ja überwiegend antizionistisch eingestellt ist, sich abwendet, dann wird man auch nicht selten als Imperialistenknecht oder als Marionette der israelischen Regierung oder ähnliches bezeichnet oder man wird von der israelischen Botschaft unterstellt. Also Sie haben da auch wieder den Gedanken, da muss irgendwas Fremdes dahinter stecken. Ich würde mal weitermachen, wenn da diese Frage war, vielleicht kann man die dann Anschluss stellen. Ist es okay? Wie du meinst. Okay, ist mir im Grunde lieber. Nun einen kurzen Ausschnitt aus dem Kapitel Das Gerücht über Israel. Da will ich kurz ein bisschen was zum dschihadistischen Vernichtungswahn gegen Israel vorstellen. Im Mai 2015 ließ Scheich Khaled al-Mughrabi in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg seinem Verleumdungswahn freien Lauf. Die Juden, so der von der palästinensischen Autonomiebehörde bezahlte Prediger, suchen nach einem Kleinkind, entführen es und stecken es in ein im Innern mit Nägeln versehenes Fass. Damit ihr Wunsch nach ewigem Leben erfüllt werde, würden die Juden dann mit Kinderblut geknetetes Brot verzehren. Diese Tatsachen seien in Europa enthüllt worden, was zur Vertreibung der Juden und ihrer Vernichtung in Deutschland geführt habe. In den Protokollen der Weißen von Zion, so predigte er einige Wochen später, könnte man das Ziel der Juden nachlesen, die Eroberung der gesamten Welt. Es sind derartige Dehumanisierungen, welche die Ermordung von Juden letztendlich erst ermöglichen. Und wie oft sich solch paranoider Unsinn in den Moscheen, gepredigt wird, muss wohl im Dunkeln bleiben, weil kein zweiter Günther Wallraff und keiner der beliebten Enthüllungsjournalisten sich darum schert. Dabei hätte schon die Skurrilität dieses Wahns durchaus Nachrichtenwert, etwa wenn wir erfahren, dass es in Saudi-Arabien im Frühsommer 2007 eine regelrechte Massenhysterie gab, als sich via SMS durchs Land die Nachricht verbreitete, aus Israel seien absichtlich mit HIV verseuchte Melonen ins Land gebracht worden. Der Wahn derartiger Fälle enthielt typische Elemente einer psychotischen Paranoia. Ihm wird zum Unterschied zu unpolitischen Ausprägungen des Verfolgungswahns allerdings eine weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz entgegengebracht. Da jede Krankheitseinsicht fehlt, ist der Antisemitismus kein bloßer Irrtum, aber auch keine Lüge. Diese Leute glauben wirklich, was sie sagen. Wer auf dem Weg vom Vorurteil über das Ressentiment schließlich beim Wahn, beim geschlossenen antisemitischen Weltbild angelangt ist, schafft sich seine eigene Realität. Schon Hitler stellte seine antisemitische Raserei über seine objektiven Interessen. Noch kurz vor Kriegsende hatten die Züge nach Auschwitz Priorität gegenüber militärischen oder ökonomischen Erwägungen. Hannah Arendt schrieb dazu: Die Nazis schienen überzeugt, dass es wichtiger sei, die Vernichtungsfabriken in Betrieb zu halten, als den Krieg zu gewinnen. Sie war es auch, die zuerst darauf hinwies, dass man sich schwer damit tut, diese vollendete Sinnlosigkeit der nationalsozialistischen Massenvernichtung zu begreifen und man stattdessen zu der falschen Annahme neigt, der Beweggrund der Täter bestünde nicht in ihrer Ideologie, sondern letztendlich doch in einem allenfalls übertriebenen Egoismus. Dieser bedingungslose Vollzug der von der eigenen Ideologie geforderten Auslöschung des Hassobjektes, auch um den Preis der eigenen Zerstörung, findet sich nun nicht nur beim Nationalsozialismus, sondern gerade auch beim Dschihadismus. Der Selbstmordattentäter ist das augenfälligste Beispiel dafür. Und wieder sind die Juden das Objekt des Hasses. Grundlegend falsch, naiv und gefährlich ist insofern die Neigung vieler westlicher Beobachter, den Akteuren des politischen Islam pragmatische Beweggründe zu unterstellen, statt ihre ideologische Motivation ernst zu nehmen. Dieser Punkt scheint mir vor allem deswegen wichtig, weil zum Beispiel über das iranische Regime eben gerne gesagt wird, naja, auch die Mullahs sind irgendwie pragmatisch und selbst wenn sie eine Atombombe entwickeln können, würden sie doch niemals die Atomwaffe einsetzen, weil sie wüssten genau, dass dann ihr eigenes Land zerstört würde. Und diese Überlegung ist möglicherweise falsch und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn man sich auf solche Irrtümer einlässt. Es gibt im Übrigen Aussagen von hohen iranischen Funktionären, aus denen hervorgeht, dass man erhebliche Kosten an Leben der eigenen Bevölkerung in Kauf nehmen würde, um Israel zu zerstören. Keine sozusagen logischen, objektiv vernünftigen oder nachvollziehbaren Beweggründe gibt es leider auch auf der palästinensischen Seite. Ich habe mir erlaubt, eine kleine Fantasie hier zu entwickeln und die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Gestatten wir uns eine Fantasie. Würde die palästinensische Seite nun tatsächlich kapitulieren, würde sie sich also endlich aufrichtig eingestehen, ihren ewigen Krieg gegen Israel verloren zu haben? Die palästinensischen Gebiete könnten sich in kurzer Zeit zu einer relativ wohlhabenden Region entwickeln. Schon seit langem sind wesentliche Indikatoren für den Lebensstandard sogar im Gazastreifen günstiger als beispielsweise im benachbarten Ägypten. Das hatte ich am Anfang Ihnen erläutert. Entlang des 40 Kilometer Strandes könnte ein Urlaubsparadies entstehen. Ein Freihandelshafen könnte zudem den Wohlstand steigern. Kurzum, die Gebiete könnten zu einer Art Singapur des Nahen Ostens werden. Würde es freilich unter den jetzigen Umständen zu einem palästinensischen Staat kommen? Würde sich Israel also morgen bedingungslos aus der Westbank zurückziehen? Wäre das eine Katastrophe, vor allem für die Palästinenser? Natürlich wäre zu befürchten, dass bald auch von dort Raketenterror gegen Israel ausgeht. Sicher ist allerdings, dass am Tage nach Israels Abzug ein blutiger Bürgerkrieg ausbrechen würde, wie es ja zwischen Fatah und Hamas bereits im Gazastreifen der Fall war. Es würde zu einem totalitären Unstaat mit mafiösen Strukturen kommen, der jede freie Entfaltung des Einzelnen unterdrückt und in dem insbesondere Frauen, religiöse Minderheiten, Homosexuelle und politische Oppositionelle blutig verfolgt werden. Und es wäre wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Islamische Staat das Territorium seines Kalifats nach Südwesten ausweitet und auch aus der Westbank und auch die Westbank in eine Hölle verwandelt. Ich habe jetzt hier in der neuen Auflage zum ersten Mal doch ein bisschen was über die sogenannte israelische Siedlungspolitik formuliert. Erst vor zwei Wochen, ich hatte es vorher angedeutet, als die große Feuerkatastrophe in Israel lief, als die Waldbrände loderten, hatte die deutsche Bundesregierung nichts Besseres zu tun, als irgendein kleines, unbedeutsames Siedlungsprojekt von Israel zu kritisieren, während immerhin einige andere Länder, sogar arabische Länder teilweise, ihre Löschflugzeuge nach Israel immerhin schickten. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht, zu den Siedlungen ein bisschen was zu sagen. Als im Jahr 2006 angesichts der Raketen aus Gaza mehrere tausend Einwohner Sderots aus der Stadt geflohen waren, verkündete Mohammed Abdel Al, der Sprecher eines Volkswiderstandskomitees in Gaza: "Wir sind sehr stolz darauf zu sehen, dass die Bewohner von Sderot ihre Kinder und ihr Gepäck zusammensuchen und die Stadt verlassen und allen zur Evakuierung raten. Bald werden auch vom Westjordanland aus Raketen tief in das Gebiet des Feindes eindringen", erklärte ein Hamas-Funktionär im Mai 2007. "Wir werden die Bewohner zwingen, aus Aschkelon fortzulaufen, wie sie es schon in der Siedlung von Sderot getan haben. Wir werden fortfahren zu kämpfen, bis die Juden ganz Palästina verlassen haben." Zitat Ende. Notabene, nicht nur die Hamas, sondern weite Teile der palästinensischen Gesellschaft bezeichnen Städte im völkerrechtlich anerkannten Kernland Israels wie Sderot, Aschkelon oder auch Tel Aviv oft als Siedlungen oder als zionistisch besetztes Gebiet. Alle Juden in der Region sollen damit als Siedler delegitimiert werden. Unter dem Begriff werden ansonsten aber nur Ansiedlungen von jüdischen Israelis in denjenigen Gebieten verstanden, die seit 1967 unter israelischer Kontrolle stehen, also insbesondere im Westjordanland. Reden wir also in einem kurzen Exkurs über diese Siedlungen. Hierzulande ist praktisch jeder, der sich zum Thema äußert, gegen die israelische Siedlungspolitik, allerdings aus den falschen Gründen. Doch auch wer sich für die Siedlungen ausspricht, tut dies oft aus fragwürdigen Erwägungen heraus. Einerseits ist zu sagen, die gängige Annahme, wonach Siedlungen eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren, weil in den arabischen Gebieten schließlich ein palästinensischer Staat entstehen soll, beruht auf der wie selbstverständlich unterstellten Prämisse, dass in einem solchen Staat keine Juden werden leben können. Diese Prämisse ist bedauerlicherweise zwar realistisch, aber doch in erster Linie skandalös und moralisch verwerflich. In diesen Gebieten lebten im Übrigen seit jeher Juden mit der Unterbrechung ihrer Vertreibung durch Jordanien 1948 bis 1967 oder wie im Falle Hebrons schon durch die Pogrome des Jahres 1929. Etwa 20% der israelischen Staatsbürger sind nicht jüdische Araber. An die palästinensische Seite wäre also die Forderung zu richten, im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung diejenigen Juden, die sich dann als Siedler auf der palästinensischen Seite wiederfinden, als gleichberechtigte Staatsbürger dieses Staates anzuerkennen, eine jüdische Minderheit in einem Staat Palästina also zu akzeptieren. die gewiss nicht annähernd 20% ausmachen würde. Benjamin Netanyahu hatte daher im Jahr 2014 vorgeschlagen, dass die Siedler gegebenenfalls die Wahl haben sollten, entweder vor Ort unter palästinensischer Herrschaft zu leben oder nach Israel umzusiedeln. Bekanntlich gab es auch vor Beginn des Siedlungsbaus keinen Frieden. Seit der Räumung der Siedlungen im Gazastreifen 2005 nahm die Aggression gegen Israel sogar zu. Dabei sollte diese Räumung für die Israelis selbstverständlich eine Art Testballon für den Abzug aus dem Westjordanland sein. Die meisten Israelis gehen daher nicht grundlos davon aus, dass eine bedingungslose Räumung der Westbank nur eine weitere Raketenabschussbasis gegen Israel entstehen lassen würde. Auf der anderen Seite sind die Siedlungen durchaus ein Problem. Ihr militärischer Schutz ist ausgesprochen kostspielig, wie auch die militärische Kontrolle der Westbank insgesamt teuer ist. Die Siedlerideologie der nationalreligiösen Gruppierungen in Israel mit ihren religiös begründeten Siedlungsaktivitäten widerspricht zudem den Grundsätzen des Zionismus. Der im August 2015 verhaftete extremistische Siedler Meir Ettinger, ein Enkel von Meir Kahane, dessen rassistische Kach-Partei in Israel als Terrororganisation eingestuft wird und verboten ist, kann sogar als regelrechter Antizionist gelten. Israel müsse zerstört werden, so ließ er verlauten, um eine jüdische Theokratie zu schaffen, die nicht-jüdischen Götzendienst nicht dulde. Dementsprechend polemisiert er eifrig gegen den israelischen obersten Gerichtshof und gegen bisher jede israelische Regierung. Aus seinem radikalen Siedlerumfeld heraus wurden auch rassistische Angriffe und in einigen Fällen sogar Morde an Palästinensern verübt. Vornehmstes Ziel des Zionismus war und ist es indessen, einen Staat zu schaffen als Refugium, gleichsam also eine staatgewordene jüdische Wehrhaftigkeit gegen den mörderischen Antisemitismus und nicht etwa eine Art religiöse Pilgerstätte. Dementsprechend konnten die israelischen Regierungen damit leben, dass die Klagemauer zwischen 1948 und 1967 nicht zum Hoheitsgebiet Israel gehörte, sondern unter jordanischer Kontrolle stand. Die erste Universität des Landes wurde nicht zufällig hebräische Universität genannt und nicht etwa jüdische Universität. Das säkulare und pragmatische Unterfangen des Zionismus zeigt sich schließlich auch am israelischen Rückkehrgesetz, das ja im Grunde die Essenz des Zionismus darstellt. Nach diesem Gesetz hat jeder Jude das Recht, israelischer Staatsbürger zu werden. Wer aber nach diesem Gesetz als Jude gilt, richtet sich nicht etwa nach der Halacha, also nach jüdisch-religiösen, rabbinischen Vorschriften, sondern tatsächlich und aus gutem Grunde eher nach den Nürnberger Gesetzen. Das heißt konkret, auch wer einen jüdischen Vater oder Großvater hat, gilt in Bezug auf dieses Gesetz als Jude. Denn als Jude verfolgt wurden und werden auch immer Menschen, die nur in väterlicher Linie jüdische Vorfahren haben. Nach jüdisch-religiösem Verständnis hingegen ist Jude nur, wer eine jüdische Mutter hat. In den Siedlungen das Friedenshindernis par excellence zu sehen, ist gleichwohl mehr als zweifelhaft. Bisher sind es noch jedes Mal die dschihadistischen Vernichtungswünsche gewesen, die einem Frieden im Wege standen. Ich lasse jetzt einen kurzen Abschnitt weg. Irgendwie weiß ich nicht, warum wir in der Zeit ein bisschen schnell fortschreiten. Ich hätte sonst noch was zu diesem Vernichtungswahn und zu diesen Drohungen gesagt, da weitere Beispiele vorgeführt, auch was zum Israel-Bild in den Medien. Das lasse ich aber nun weg und möchte lieber noch etwas zu den Polizeistaatsstrukturen in der palästinensischen Autonomie vorstellen. Die palästinensischen Funktionäre propagieren und organisieren aber nicht nur den Mord an Juden, sondern auch an sogenannten Kollaborateuren. Tausende von Palästinensern wurden in den vergangenen Jahrzehnten unter diesem Vorwurf ermordet. Auch dies wird kaum bekannt gemacht. Und ausreichend kann insoweit schon unmoralisches Verhalten wie Drogenbesitz, Handel mit Pornografie, angeblicher vor- oder außerehelicher Geschlechtsverkehr oder Homosexualität sein, weil all dies die palästinensische Gesellschaft unterminiere und den Widerstand schwäche. Es ist dies im Grunde derselbe Ungeist, der auch den Hass auf Israel hervorbringt. Besonders gefährdet sind natürlich diejenigen Palästinenser, die sich mit dem jüdischen Staat arrangieren wollen. Ende der 1990er Jahre hat sich die PLO bitterlich darüber beschwert, dass ein israelisches Weingut doch tatsächlich das Etikett seines neuen Rotweines Jerusalem 2000 mit einer Ansicht Jerusalems geschmückt hatte, auf der natürlich auch der zentrale Tempelberg und daher auch die auf ihm befindliche Al-Aqsa-Moschee zu sehen waren. Diese Unverfrorenheit steht im Einklang mit der israelischen Politik der Judaisierung Jerusalems, hieß es damals allen Ernstes aus Arafats Ministerium. Und sogar die Arabische Liga hatte sich eingeschaltet, weil der Fall zeige, wie sehr Israel die Gefühle der Muslime verachte. In ihrem Online-Magazin bescheinigte deswegen auch die UNESCO den verantwortlichen Israelis einen ultimativ schlechten Geschmack. Und als Anfang 2007 der islamische Jerusalemer Felsendom gar auf einer veritablen israelischen Wodkaflasche zu sehen war, brannten nicht nur die Sicherungen der Palästinenser, sondern auch die ihrer linken, in Anführungszeichen, Freunde aus dem Westen völlig durch. Der neue Mufti von Jerusalem erklärte den Vorfall zu einem israelischen Versuch, die Muslime überall zu demütigen, sowie zu einer kriegerischen Maßnahme gegen die Würde und Leidenschaft der Muslime. Und kanadische Antizionisten stellten diesen Kriegsakt in einen Zusammenhang mit der rassistisch-zionistischen Islamophobie des Apartheidsstaates Israel, der überdies anti-arabischen Antisemitismus betreibe. Kein Zweifel, wenn es um Israel geht und um die Muslime, ist ein nicht geringer Teil der Menschheit regelrecht verrückt geworden. Was sich hier wie eine Groteske ausnimmt, kann im Übrigen durchaus blutig werden. Immerhin hat die Fatah im Westjordanland eine Religionspolizei installiert, die beispielsweise gegen Personen vorgeht, welche sich nicht an die islamischen Fastenvorschriften halten oder gegen Bilderverbote verstoßen, etwa wenn sie eine harmlose Karikatur des Propheten zeichnen. Davon weiß auch Walid al-Husseini zu berichten. Als palästinensischer Student aus der Stadt Qalqilya, die seit den Oslo-Verträgen zur Zone A gehört, also der ausschließlichen Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde unterliegt, hatte er die atheistische Webseite Weg der Vernunft betrieben. Im November 2010 nahmen ihn Geheimdienstbeamte in einem Internetcafé in Ramallah fest, weil er den Islam beleidigt habe und ein Abtrünniger sei. 11 Monate verbrachte er im Gefängnis, er wurde misshandelt und ihm wurde gar unterstellt, den Islam im Auftrage Israels verspottet zu haben. Nachdem er auf Kaution vorläufig freigelassen wurde, es hatte mittlerweile ein wenig internationales Aufsehen um seinen Fall gegeben, konnte er über Amman nach Frankreich fliehen. In Abwesenheit wurde er zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Muslime scheinen nicht zu verstehen, so Walid al-Husseini im Exil, dass die Abkehr vom Islam eine freie Wahl ist, die jeder Mensch hat und zu der jeder berechtigt ist. Sie glauben, wer den Islam verlässt, sei ein bezahlter Agent eines westlichen, namentlich des jüdischen Staates. Sie begreifen nicht, dass die Menschen denken und glauben können, was ihnen passt. Sie sehen hier übrigens wieder, dass jeder, der sozusagen nicht mitmarschiert mit der Masse, als fremdgesteuert, als bezahlter Agent imaginiert wird. Das Schöne ist, dass Walid al-Husseini nun für diese Neuauflage übrigens ein kurzes Geleitwort geschrieben hat. Das ist doch eigentlich eine recht erfreuliche Entwicklung. Jetzt hätte ich noch zwei Ausschnitte. Einen kürzeren über Israel und die politische Linke. Dazu muss man allerdings sagen, dass zum Thema Israel und die Linke, dass man dazu wirklich sehr, sehr viel sagen könnte. Ich werde also nur einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Ein weiterer Grund für die oft unheilbare Abneigung der sogenannten Linken gegen Israel besteht schließlich in ihrem unsterblichen Hang zu Verlierertum und Selbstverachtung. Der jüdische Staat war ihr daher erst dann ein Dorn im Auge, als klar war, dass er stark ist, nämlich seit seinem Sieg im Sechstagekrieg von 1967, der daher auch zum Sündenfall Israels wurde. Zuvor hatte der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS noch Demonstrationen mit der Forderung veranstaltet, die Bundesrepublik möge Israel endlich diplomatisch anerkennen. Dies geschah dann in der Tat erst 1965. Zuvor hatte die Sorge überwogen, die arabischen Staaten könnten daraufhin den Kontakt zu Westdeutschland abbrechen und die DDR anerkennen. Die Sympathien der Linken für Israel bestanden bis zum Sechstagekrieg. Die Vernichtungsdrohungen von arabischer Seite, der ägyptische Truppenaufmarsch in Richtung Israel, die ägyptische Seeblockade gegen Israel an der Seestraße von Tiran, all dies wurde von der Linken nahezu einheitlich verurteilt. Einer der bedeutendsten Opinion Leaders der damaligen Linken, Jean-Paul Sartre, bezeichnete wenige Tage vor dem Krieg die Vorstellung als, Zitat, unerträglich, dass eine jüdische Gemeinschaft, wo auch immer und welche auch immer, dieses Golgatha von neuem ertragen und Märtyrer für ein neues Massaker liefern könnte, Zitat Ende. Gleiches gilt für Theodor W. Adorno, der innerhalb der Linken ebenfalls einen guten Ruf hatte. Er schrieb am 5. Juni 1967, dem Tag des Ausbruchs des Sechstagekrieges, an seine Wiener Freundin Lotte Tobusch: Wir machen uns schreckliche Sorgen wegen Israel. Man kann nur hoffen, dass die Israelis einstweilen noch immer militärisch den Arabern so weit überlegen sind, dass sie die Situation halten können. Zitat Ende. Noch im Juni 1967 gab es Demonstrationen gegen die zuerst vom damaligen PLO-Vorsitzenden Shukairi geäußerte, berühmt gewordene Idee, alle Juden Israels ins Meer zu werfen. Und Ulrike Meinhof bezeichnete in der Konkret die arabischen Vernichtungsdrohungen in einem ansonsten allerdings reichlich durchwachsenen Artikel als unerträglich. Für weite Teile der Linken galt indessen, dass ihre Sympathien zu Israel desto stärker geworden wären, je mehr Opfer das kleine Land zu verzeichnen gehabt hätte. Vollends hätten sich die Herzen der Welt wohl für die Juden Israels erwärmt, wenn die letzten von ihnen nach einer Kriegsniederlage in UNO-Flüchtlingslagern hätten darben müssen. Die israelischen Streitkräfte haben dieser sogenannten Linken diesen Gefallen jedoch nicht getan, sondern stattdessen den unverzeihlichen Fehler begangen, den Krieg zu gewinnen. So. Nun noch ein bisschen was zum anti-westlichen Ressentiment. Ich bin nicht ganz sicher, ob es mir gelingt, das in den wenigen Minuten, die ich jetzt noch dafür beanspruchen möchte, Ihnen zu verdeutlichen. Dieses eigenartige Ressentiment des Antisemitismus hat Ähnlichkeiten mit dem anti-westlichen Ressentiment, das sich auch oft gegen Israel richtet. Ich möchte kurz zwei Sätze aus einem schönen Essay vorlesen von Leon de Winter, der vor einigen Wochen erschienen ist. Da geht es um die Anschläge von 9/11. De Winter schreibt, am 11. September hatten wir sozusagen noch die Luft Manhattans in der Lunge. Ich bewunderte die Türme, die so etwas wie ein Tor nach Amerika darstellten. Wie stolz und arrogant sie dort standen, der Schwerkraft und der Natur trotzend, als erzwinge Amerika seine eigenen Gesetze. Gesetze, die für mich unabdingbare Voraussetzungen für die Bewahrung unserer freien Welt sind. Nun ist daran interessant, oder mir ist daran aufgefallen, dass diese Begriffe Arroganz, Hochmut, Anmaßung, dass es genau diese Begriffe sind, mit denen religiöse Fanatiker deutlich machen, dass es sozusagen dem Menschen im Grunde verboten sein soll, sich über Gottes Plan, wie es oft heißt, zu stellen, dass also der Mensch nicht seine eigenen Gesetze machen darf, sondern sich dem Vorgefundenen zu unterwerfen hat. Im Christentum war das ja jahrhundertelang die große Frage, wer ist der oberste Herrscher, der Papst oder der König. Im Islam ist diese Frage nach wie vor extrem aktuell. Die Idee, der Mensch könne sich selbst regieren, gilt den Islamisten als Gotteslästerung. Und in den ganzen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling gab es in praktisch allen islamischen Ländern heftige Diskussionen darüber, wer eigentlich die Gesetze machen darf, Gott oder der Mensch. Das hat sich daran immer gespiegelt, ob in der Verfassung des jeweiligen Staates drinsteht, ob die Scharia die Quelle der Gesetzgebung ist. Da heißt es dann manchmal, die Scharia ist die einzige Quelle der Gesetzgebung. Wenn man ein bisschen weiter ist, heißt das, die Scharia ist eine Quelle, aber nicht die einzige der Gesetzgebung. Und das humane oder säkulare Standpunkt wäre natürlich, dass die Scharia keine Rolle spielt. Aber diese Debatte kennt jeder Araber. Hierzulande ist ein bisschen zu unbekannt, meiner Ansicht nach, dass diese Frage so aktuell ist. Ich möchte dazu noch zwei Seiten ungefähr vorlesen und hoffe, dass ein bisschen klar wird, wie die Gemeinsamkeit zwischen diesem Ressentiment und dem Antisemitismus zu sehen ist. Den Vereinigten Staaten wurde von der einen oder anderen Seite gewiss lange Zeit, vielleicht sogar bis heute, vorgeworfen, mit der Sowjetunion gegen Hitler statt mit Hitler gegen die Sowjetunion gekämpft zu haben. Ein Nazi, der nach dem Krieg die anti-israelische Armee in Syrien ausbildete, meinte Ende der 40er Jahre beispielsweise, dass die Amerikaner, Zitat, Europa in die Arme des Kommunismus stoßen. Deutschland war die einzige Nation, die den Kommunismus hätte aufhalten können, aber Roosevelt und Churchill haben sie zerschlagen. Ohne ein starkes Deutschland ist Europa erledigt. Jetzt erst erkennen die Alliierten, dass Hitler recht hatte. Zitat Ende. Doch auch darüber hinaus drängt sich oft der Eindruck auf, dass die konkrete Politik der USA, die wie die Politik eines jeden Staates selbstverständlich primär eigenen Interessen dient und die nicht gut zu heißen, durchaus oft gut zu begründen sein kann, etwa in Bezug auf die Scheußlichkeiten im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib, dass also diese Politik eher ein willkommener Anlass ist, Ressentiments auszuleben und an die niedrigsten Instinkte zu appellieren. Dabei scheinen sich die Vorwürfe gegen die USA im Kern oft darauf zu beziehen, dass sie im Rufe stehen, die Moderne zu repräsentieren, den seelenlosen Materialismus also, die Sittenlosigkeit, die Gleichstellung der Frau und die individuellen Freiheitsrechte. Bezeichnend ist schon vor allem im islamischen Raum ihre häufige Bezeichnung als großer Satan neben dem Kleinsatan Israel. Denn gerade die Figur des Satans ist es, die ja einen in Versuchung führt, die also insgeheim eine freilich verleugnete Attraktivität ausstrahlt. Im Evil Empire der Yankees, so heißt es überdies häufig, regiere allein das Geld, aber es regiert eben nicht ein autokratischer Führer über ans Elend gewohnte Herdentiere oder ein Feudalherr von Gottes Gnaden über gottergebene Knechtseelen. Schließlich beäugt manch ein Blut- und Boden-Obskurantist die USA wohl auch deshalb misstrauisch, weil sie keine Blutsnation sind, sondern ein Einwanderungsland, weil sie also nicht wirklich auf einer gemeinsamen Abstammung oder wenigstens auf einer gemeinsamen Religion beruhen und mit ihrer Scholle verwachsen sind. Anders als manch europäische und vor allem arabische Staaten, deren Volksgemeinschaften als naturwüchsig und autochthon wahrgenommen werden und den künstlichen, das heißt von den Menschen, statt von der Natur oder einem Gott geschaffenen, multikulturellen, mitunter als jüdisch versippt geltenden USA gegenübergestellt werden. Es ist gerade das Merkmal der Künstlichkeit, das besonders gerne auch gegen Israel vorgebracht wird, wie schon der beliebte, abfällige Begriff zionistisches Gebilde belegt. Und in der Tat war die israelische Staatsgründung künstlich insofern, als dass sie Folge einer bewussten Entscheidung war und nicht Ergebnis des blinden Gangs der Geschichte. Dieses in Wahrheit menschenfreundliche Unterfangen, gestalterisch in die Gesellschaft und Natur einzugreifen und Vorgefundenes umzuformen, um es dadurch erträglich zu machen, wird in einem jüdischen Witz recht trefflich illustriert. Ein Rabbi, ein Imam und ein Priester sterben. Sie werden von einem Fahrstuhlführer abgeholt und erwarten, in den Himmel gebracht zu werden. Doch der Fahrstuhl fährt nach unten. Er hält, ein See aus Lava liegt vor ihnen, Menschen ertrinken und rufen um Hilfe. Der Priester muss aussteigen. Die nächst tiefere Station sieht noch furchtbarer aus. Sie ist für den Imam bestimmt. Ganz unten dann eröffnet sich die Tür für den Rabbi. Bäche plätschern sanft, Menschen geben sich köstlichen Vergnügungen hin, ein angenehm kühles Lüftchen umweht sie. Das soll die tiefste Hölle sein? Fragt der Rabbiner. Ja, das war sie einmal, bis vor kurzem, sagt sein Gewährsmann. Die Zionisten haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet. So, das wäre es im Grunde von meiner Seite. Dieser Aspekt der Künstlichkeit, den wollte ich noch hervorheben. Ich glaube im Übrigen, dass es da eine formale, nicht eine inhaltliche, aber eine formale Gemeinsamkeit zwischen dem Kommunismus und dem Zionismus tatsächlich gibt. Denn der Kommunismus, ganz egal, was man von ihm hält, ob man ihn scheußlich oder ganz wunderbar findet, auch die Idee des Kommunismus ist künstlich insofern, als dass man sagt, wir Menschen müssen eingreifen und in die Gesellschaft eingreifen, gestalterisch eingreifen. Und das ist sozusagen tabu, das ist haram, auch für Islamisten. Und genau das ist der Grund, warum Nazis und Islamisten den Zionismus hassen und den Kommunismus genauso hassen. Ich könnte jetzt wirklich noch viel mehr sagen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, dann melden Sie sich. Ja, danke.